Lesung der Botschaft vom 3.1.2022 von Thomas aus der Familie Neubert mit dem Titel Mythos. Ein neues Bild will ich euch reichen, das Wahrheit, Mythos aus dem Griechischen, ist. Da werden am großen Tage nach dem Brandmal angebliche Machthaber der Welt neue Ordnungen schaffen. Trennung herrscht überall in der Erdenwelt zwischen den einen und den Anderswissenden innerhalb der Völker. Sich ganzheitlich einig seiende Stämme, wie früher einmal vor Jahrtausenden, wird es nicht mehr geben. Es tobt des einen wie des anderen Wille gegeneinander, gepeitscht von den Krawallmachern der Täuschung. Teuflische werden ihre markierten Kollaterale in die denen zugesprochene Region des Kriegsplatzes jenes Mittelreichs verschaffen. Während die öffentlich als Gesetzlose titulierten Ungeimpften in ein Territorium gezwungen werden, welches der Welt fortan als rechtloses Land propagiert werden wird. Millionen Gesunde und Willensstarke, abgeschnitten und ausgegrenzt von der Masse der willenlosen Humanroboter, die mit dem Mahlzeichen des Tieres ihre Wahl trafen. Rechtlos sind wir. Nicht nur abgeschnitten von der physischen Brisanz der Bioroboter, sondern auch endlich das fiktionale, täuschende, das sie uns über lange Zeit als Recht lügend verkauften. Jenes üble römische Unrecht mit seiner Perversion einer satanischen Täuschung in sich kann uns fortan nicht mehr tangieren. Lebendige, göttliche, kosmische Gerechtigkeit unserer Urmutter Freia als unser ungeschriebenes, in jedem Heilbringer wohnendes Gesetz. Hier nun leben wir, von der restlichen Welt autark und auf unsere Vollkommenheit all eingestellt. Das Großartige der Gottesverbindung wird in uns sich myriadenfach schneller manifestieren als in jener von der kosmischen Energie gekappten, lebensfeindlichen Welt dort drüben, im Westen unseres einst als Heimat bekannten Siedlungsraumes Deutschsprechender. Weite Teile des damaligen Großpreußen, Sachsen, Mecklenburg, Pommern sowie Schlesien gehören zu unserem Reiche der unabhängigen Mitte, während der Westen der Verwaltungsebene den Vergifteten blieb und damit auch der Großteil aller durch den Judas zuvor reichlich zerstörten Industrie. Zahlenmäßig ist der Westen uns mit 70% der gesamten deutschsprachigen Menschheit damaliger Germanie-Verwaltung überlegen. Nur 3 von 10 Menschen wohnen diesseitig der großen Mauer. Der dritten im Laufe der Geschichte. Jedoch sind es die Besten der Besten, die diesseitig sich der Bewegung der Reinheit anschlossen. Zur dritten Mauer bleibt gesagt, es begann im Reich der Mitte, das damals China genannt wurde. Und wer sich mit der Geschichte befasst, China vor mehr als 8000 Jahren, der wird eines feststellen, was ihn sehr schockieren wird. Zu wem das heute als China bekannte damals gehörte und auch alles dazwischen. Okay, ein Thema für eine weitere Lesung. Wenige Bündnispartner außerhalb des Heimatbodens blieben uns, ein großer östlicher, einige kleine und auch wenige bedeutsame zudem. Auf Hilfe von außen zu warten, unser Warten war in den 80 Jahren seit dem großen Sozialismuskriege vergebens. Auf neue Hilfe seitens der Vielredner, sich ein weiteres Mal verlassen zu wollen. Wir bleiben lieber in unserer Gewissheit, sind wir viele Millionen der deutschen Seele, die auf dem Berg Zion das neue, reine Volk aus unserer Lichtpotenz erschufen. Die Welt da draußen wird uns vergessen, das täuschende Gesindel uns mit bekannten Handelsembargos zum Aufgeben unseres göttlichen Weges zwingend. Nur die wenigen Handelspartner verbleiben in einem unausweichlichen Miteinander. Aus Geschäftsbeziehungen entwickeln sich zarte Freundschaften, aus Freundschaft untrennbare Brüderlichkeit. Dann wird eines Tages ein Blitz, Weisheit im Kopfe, am Himmel erscheinen, der allein uns verdienten, zuträgliche Technologie für alle unsere Lebensbereiche übersendet. Nicht der Masse ist sie zuträglich, nur demjenigen Beseelten, der sie anzuwenden weiß. Unsere Schwester Isais. 68 Sternentöchter und Himmelssöhne, Allvaters Freunde, Schattenmachts Pein. Hoch steigt der Wille, so Erkenntnis da webt. Bestimmt ist der Sieger seit ewiger Zeit. Aus dem Haupte des Stiers Hilfe euch kommt in Drangsal und Not. Der artgleichen Waffe, der artgleichen Waffe. 69. Kinder des Stiers. Ich weiß nicht an dieser Stelle, wie ich noch mahnen soll. Ich wiederhole, Kinder des Stiers. Ich hoffe, jene wird sich jetzt besinnen. Kinder des Stiers. Isais Schwestern und Brüder, die Besten der Stämme da hier, fern haltet euch von fremdem Blute, in Klammern zu spät. Rein bleibe der Stamm, den Isais und Istara lieben, der vorbestimmt ist aus Allvaters Wort. Wir, der Stamm der Millionen der Kinder des Stiers, wir, die wir ihren Rat uns annahmen und ausharrten durch die Jahrtausende des Darbens, sind ab diesem lang erwarteten Momente der Trennung von Spreu und Weizen endlich in einer Autarkie gefangen, die uns Freiheiten zum Schöpfen und Erbauen in ungewohnt lichter Weise überlässt. Eben weil die Welt da draußen meint, wir seien die Gesetzlosen, das im Chaos versinkt, haben wir die eine endliche Chance, Schöpfung unserer Allgeister zu kreieren, die unter hinderlicher Fremdbestimmung niemals möglich wären. Der Architekt der Welt will diese Trennung. Nur wenige Menschen kommen für das reinste Kunstwerk des Neuen in Frage. Es müssen die Besten der Besten sein und vor allem Wissende des einen Stammes. Vor allem Wissende des einen Stammes. Nicht Veganer nur, nicht Wissender nur, nicht Ungeimpfter nur. Alles musst du sein, mein lieber Freund, um dem Kommenden als Getreuer dich auch würdig anschließen zu können. Isais 72. Drum sollt ihr Isais Kuss weiterreichen durch alle Geschlechter des geheiligten Stamms. Nicht zerteile das Bündnis. Zu spät. Ich spreche euch dies in deutlichen Worten. Meine nicht Sinnbild, sage genau, treu bleibt der Kindschaft in Allvater stets und der Geschwisterschaft mein. Was verstehst du unter Isais Kuss? Sofern dir die Lösung dieses erst präsentiert werden muss, ist deine Zugehörigkeit ausgeschlossen. Im zweiten Teil der 72 macht uns Isais deutlich, Allvater stets und ohne eine Abweichung treu zu bleiben. Was bedeutet dieser Hinweis, der keinem Sinnbild entspricht? Wer oder was ist Allvater, dem wir treu und ergeben zu dienen haben, um diese eine und größte Belohnung aller unserer Leben in Empfang nehmen zu dürfen? Isais in ihrer 7. Vor Anfang war, da aus Vorewigkeit alles gegeben, nicht Raum war noch Zeit. Bewusstseinslos, ohne Leben, lagen die Wesen da alle. ehe Allvater sich ihrer erbarmte, schuf messbare Zeit, schuf auch Räume, durchwanderbare, die ewigen Himmelswelten. Dort hinein sanken die Samen aller Wesen. Ewigkeit war geworden aus Vorewigkeit, Anfang dem Voranfange entsprossen. 9. Herabneigte sich Allvater der Wesen zu Sorgen, Lebenskraft spendend, Seel entfachend, Geist erweckend, wach ward da der neuen Himmelwelt Leben und Weben. Die Wesen erkannten sich nach ihrer Art. Allvater, das Leben, Bewusstsein, Lebenskraft, Seelenanbindung, Geisterweckung, Freiheit, Entfaltung, Harmonie, Zusammenhalt, Zusammenarbeit. 13. Denn ein Schattenfürst sich erhob wieder die Welten des Himmels, Allvater zu trotzen. Ein Schattenreich sich dieser Schattenfürst hat errichtet, ferne den Himmeln, die finstere Hölle. Jahweh, Todimpfstoff, Krankheit, Versklavung, Trennung, Untergang, Tod. Warum aber laut Aussage der Offenbarung 13 des Johannes ein Mahlzeichen an die rechte Hand und die Stirn? Ist der Maulkorb doch vor dem Munde, die Impfung im Arm? Es handelt sich bei diesem Gleichnis nicht um eine getreue Formgebung des heute uns vor Augen erscheinenden Schauspiels, sondern vielmehr um eine Metapher. Die rechte Hand stand im Altertum für das gerechte Handeln, welches der Lebensfeind mittels seiner Impfung jedem Markierten untersagt. Kann Markierter künftig nicht mehr nach freiem Willen entscheiden, sondern ist als Eigentum dritter Interessen auf das Wohlwollen seines Herrn angewiesen. Gerechtes Handeln ist uns fiktional Rechtlosen einzig gestattet, sobald wir unseren Lebensraum in Anspruch nahmen, um darin das künftige Lichtreich zu erbauen. An die Stirn diente Jovian dem Weisen als eine Allegorie des Glaubens an eine den vielen Unwissenden gereichte Pandemie, die nicht seitens der Satanisten beweislich, nicht sichtbar uns vor Augen sich manifestierend und überhaupt nicht logisch ist. Etwas ungesehen zu glauben, ist vollkommen der Realität fern. Unselbstständigkeit wohnt in naiven Menschen, die darum künftig durch ein System der Überwachung gehalten werden müssen, während Freidenker, intuitive Schöpferwesen in der Welt der Selbstbestimmung endlich entlassen werden, in die Welt der Selbstbestimmung endlich entlassen werden. Hielten sie auch in den hohen Wogen der fiktionalen See stets an ihrem Wissen und Willen fest. Alles uns als schlecht erscheinende Übel hat seine beste Wirkung in Folge. Intuition allein wird dich nicht retten, lieber Bruder, liebe Schwester. Es ist uns von langer Hand aufgetragen, allen Zeichen aufmerksam Obacht zu geben, niemals eine gewisse Auffälligkeit als gegeben zu betrachten. Vor allem predige ich seit fast 2 Jahrzehnten, sich mit den Runen unseres Volkes, den Ältesten, den Arman-Runen, unbedingt und täglich zu befassen. Nachdem der Suchende ihnen seine Liebe schenkte, wird ihm Antwort gereicht sein. Isaias hierzu 83. Altvordere wussten, ritzten die Runen, hielten Allvaters Wort, bis fremde Winde den Giftstaub da bliesen hinein in die Gedanken der Menschen, bis Übelsaat aufging überall unter den Völkern. 84. Erweckt das Erinnern, das lang lag wie schlafend. Neuer Strahl, alte Sonne lässt leuchten, innere Sonne, inwendig Licht. Alt überliefert, doch ewiglich jung, hohen Geschlechts aufragender Geist. Die Ahnen blicken von drüben. 85. Altvordere wussten, ritzten die Runen, gaben wohl kund, kenntnisreich überbringend von vielen, was war, was gewesen vor langer Zeit. Wo sind die Altvorderen, die dir seit langer Zeit wieder und wieder die zu deinem Wissen geschaffenen Erinnerungen versuchen zu erwecken? Und gabest du dich dem Studium deines Auftrages hin? Ich weiß, du hattest am falschen Weihnachtsfest keine Zeit. Die Kinder waren zu Besuch. Ihr musstet Geschenke an die Lieben verteilen. Ließet euch lieber vom Yahoo und seinem Materialismus ablenken, anstatt die Gedanken in die Tiefe des euch Erweckenden zu tauchen. Es ist ein Jammer, wie sehr noch nicht bemerkt wurde, in welcher Situation die Menschheit, auch die ungeimpfte, vegane, versinkt. Erst vorgestern schrieb mir wieder ein Leser meiner Botschaften, er habe noch keinen Altvorderen kennengelernt, der ihm seinen Geist erweckt hätte. Nun gut, dann ist da wohl in diesem Menschen kein Funke des Neuen zu erwecken. Atlantis wird wieder auferstehen, ihr Lieben. Das goldene Himmelreich auf Erden erscheint vor unseren Augen, während der Großteil der Menschheit das Vollkommene verschlafen wird. Hirntod. Nicht allen ist vorbehalten, was in Isais Wort uns gereicht. Drei Völker waren einst eines, bevor die Insel seitens der uns bekannten Schattenmacht zerstört wurde. Isais 86. Viele vergaßen's, manche durchblickten es nicht. Ein Volk war es immer gewesen, seit uralter Zeit. Schicksal zerteilt, geschickhaft wieder vereint. 87. Erst teilend Geschick war ein rasendes Feuer. Allüberall verbrennend die Erde, versengend das Gras, verdunstend die frischen Gewässer, aufzehrend der Völker Mark. 88. Zweiteilend Geschick war stürzende Flut, allüberall überschüttend, strudelreißend, wogenschäumend, hervorbrechend aus den Wolken, herbeitobend aus Flüssen und Meeren, Länder versenkend, Völker verschlingend. 89. Drittteilend Geschick kam mit eisigem Griff. Grollende Riesen ohne Erbarmen fliehen mussten die Menschen. 90. Dreiteilend Geschicke teilten ein Volk in drei. Auseinander sie gingen, wieder sie sich gefunden. 91. Gesandt war zu ihnen auf Allvaters Geheiß Istara, um wieder zu einen, neu zu bilden, der Mitternacht Volk, die Urherren der heiligen Insel. Zu einen neu zu bilden, der Mitternacht Volk, die Urherren der heiligen Insel. Bereits Plato nannte bei seinem Besuch der Insel Helgoland des Flusses ins Nordmeer, die Nordsee, das Volk des Nordens, der Deutschen, das Volk von Mitternacht. Nicht die Schweden, die Norweger, die Wikinger und was da alles für ein Gespinne vom Zaun gebrochen wird. Das Volk von Mitternacht wohnt an der heiligen Insel, an der Hallig, Helgoland. 92. Weil des Wasserkrugs Licht braucht tragende Stärke, wenn es unsichtbar sich ergießen über die Menschengeschlechter. 93. Da sollen die Bestimmten wieder vereint sein in goldener Zeit, tausendjährig gewiss, damit sie umwandeln des Wasserkrugs Licht in inneres Gold. Die Menschheit glaubte der trügerischen Herrschaft Rom-Judas. Sie verging unter der Trennung von Gott und seiner lichten Energie. Einen Jesus Christus ließen sie als Metapher der Unterwerfung des Heiligen Geistes unter die Materie an ein Kreuz nageln. Als wäre dies nicht schlimm genug, tragen sie das Kreuz der Täuschung auch noch seit Jahrhunderten vor ihren Herzen, diese Trottel. Allvater, den Schöpfer aller Welten, an die Materie zu nageln. Welch ein Hohn. Doch der Glaube des Menschen versetzt Berge, so falsch er auch sein mag. Die Furche der Trennung wurde zu einem Graben, bis eine Umkehr unmöglich schien. Doch Isais, unsere Getreue, sie brachte alle Kraft wieder zurück in jene Menschen, die sie für die lichte Aufgabe auserkoren hat. König Nebukadnezar ließ aufschreiben, was der Sicht seiner Oberpriesterin Sayaha gemäß des kommenden Volkes geschickt sein wird. Das Volk der Deutschsprechenden erlebt seinen lichten Aufgang aus dem Untergange. 96. Aufschreiben ließ er, der hochmächtige König, wie ward wiedergegeben aus einer Seherin Mund. Hoch bis nach Thale, Thule, Helgoland, zur heiligen Insel der Großkönig Gundbracht, die Botschaft der Göttin in den Zeitenheiten goldenen Wissens. In den Zeitenheiten goldenen Wissens. Verstehst du? 97. In den Zeiten darauf der Finsternis Fluchs sich nahte den Menschen, als der Schadein grausame Diener sich kürte und diese ihn nahmen zu ihrem Gott. Hasswolken Finsternis verdunkelte die Sterne, Blutrausch erwachte zum Entsetzen der Völker, Finsterniszeit, Arglist des Trachtens. Bosheit der Tat des Schadeins Brut breitete sich weiterhin aus und gewann Raum. Zu Blutrinnen wurden die Furchen der Erde. Kaum einer mehr liebte den anderen. Leider, ja. 98. Geschlachtet ward gar Allvater selbst als lebendige Botschaft durch die Knechte des finsteren Grauens. 99, denn Allvater als Allchrist selbst war's gewesen. Der Finsternis Hass wütete wider ihn. 100, Lichtmacht gemartert, die Wahrheit zerstampft, die Befreier gebunden. Eine schreckliche Zeit. 101. Isais hielt Ausschau von Grünland her nach unbeugsamen, wackeren Helden, deutschsprachige Tempelritter. Prüfend sie sah den bestimmten Stamm, zu dessen Besten sie sich bekennt. 102. Wenige sind's auf das Ganze gesehen und auch daraus geringe Anzahl. 103. Jene, die ich erkannte durch den grünländischen Spiegel, die heilige Schar, ihr gilt mein Herz. Zu euch ist's gesprochen, hochhaltet die Wahl, nicht missachtet die Kür. Kein anderes Geschlecht eures Dienstes könnt walten. Erkenntnis gewonnen hat der schwebende Adler, Wahrzeichen der Deutschsprechenden, der einsam über den Wolkenhöhen. Schweigend betrachten, Stille begreifen, wissend vorangehen, so tut der Weise. Fragen des Tages, nächtens finden sich Antwort. Wenn eingelegt, Ahnen ruhig aufsteigt dem Geiste. Und an dieser Stelle sind wir nun angekommen, lieber Leser. War nicht erst vor kurzem ein Ereignis im Ahrtal? Nun, sicher hast du bemerkt, wie nahe wir an der Zielgeraden angelangt sind. Eine Ereignisdichte von solch brisanter Zusammenstellung erreicht uns nicht einfach mal so nebenbei. Aller Zeichen, so unser Auftrag, gilt unsere lichte Aufmerksamkeit, der Kleinen und der Übermächtigen. Du solltest lesen und auch verstehen lernen. Und wenn nicht, deine Altvorderen um Rat befragen. Es geht um deine Zukunft, mein Freund. Mit dem Gruß der Templer, Heil und Segen.